Die Geschichte mit dem Hammer, ein anderes Thema. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Handwerk borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Menschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel. Wenige Maßnahmen eignen sich besser zur Erzeugung von Unglücklichkeit als die Konfrontierung des ahnungslosen Partners mit dem letzten Glied einer langen, komplizierten Kette von Fantasien, in denen jener eine entscheidende negative Rolle spielt. Seine Verwirrung, Bestürzung, sein angebliches Nichtverstehen, seine Ungehaltenheit, sein sich herausreden wollen aus seiner Schuld sind für Sie die endgültigen Beweise, dass Sie natürlich recht haben, dass Sie Ihre Gunst einem Unwürdigen schenkten und dass Ihre Güte eben wieder einmal missbraucht wurde. Auch der virtuosesten Anwendung dieser Technik sind natürlich Grenzen gesetzt. Und die Moral von der Geschichte mit dem Hammer ist keine Ausnahme. Der Soziologe Howard Hegman von der Colorado-Universität spricht in diesem Zusammenhang von der unspezifischen Besonderheit, der non-specific particular, und deren Rückanwendung an den Partner. Laut ihm neigen Ehefrauen zum Beispiel dazu, aus einem Nebenzimmer, was ist das, zu rufen. Sie erwarten, dass der Mann aufsteht und hinübergeht, um herauszufinden, was sie meint. Und in dieser Erwartung werden sie selten enttäuscht. Einem ihm befreundeten Ehemann gelang es aber, dieser archetypischen Situation einen neuen Dreh zu verleihen, indem er den Spieß umkehrte. Er saß in seinem Studierzimmer, als seine Frau quer durch das Haus rief, ist es angekommen? Obwohl der Mann keine Ahnung hatte, was es war, antwortete er, ja. Darauf wollte sie wissen, und wo hast du es hingetan? Und er rief zurück, zu den anderen. Zum ersten Mal in seiner Ehe konnte er darauf stundenlang ungestört arbeiten.